Zwölftes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Papa, was bedeutet denn das? Fragte der Besuchner und rieb sich die verschlafenen Augen. Ach, gar nichts, das ist ein dummer Mensch, der früher bei uns verkehrte, antwortete sie und ließ den Lehrer los. Weshalb soll er denn jetzt hinausgeworfen werden? Was hat er denn getan? Nichts, gar nichts, sagte Prepotenski. Der Mosesow sah ihn an und fragte, wer sind Sie denn? Der Lehrer Prepotenski. Wodurch haben Sie die Dame denn verletzt? Durch nichts und gar nichts. So kommen Sie her, ich will Sie versöhnen. Prepotenski kam sofort zurück. Weshalb nennen Sie ihn eigentlich dumm? Fragte der Mosesow die Hausfrau und hielt dabei den Lehrer an beiden Händen fest. Ich kann es nicht finden. Ja, versteht sich, Sie können mir glauben, ich bin gar nicht dumm, sagte Varnava lächelnd. Ganz richtig. Und das Verhalten unserer Frau Wirtin Ihnen gegenüber kann ich nicht billigen. Aber zum Zeichen der Versöhnung soll sie uns Tee geben. Ich trinke gerne ein Glas Tee, wenn ich geschlafen habe. Darja Nikolajewna ging hinaus, um den Tee zu bestellen. Na, und Sie, Herr Lehrer, nehmen Sie Platz und plaudern wir ein bisschen. Ich sehe, Sie sind ein guter Kerl, mit dem sich leben lässt, begann der Mosesow, als er mit Varnava allein war, der ihn in 5 Minuten in sein ganzes trauriges Schicksal daheim und draußen eingeweiht hatte. Nichts wurde vergessen, weder die Mutter, noch die Totengebeine, noch Apilla, noch Taparosso, bei diesen Namen der Mosesow seine Aufmerksamkeit verdoppelte. Endlich erzählte der Lehrer auch noch von der Vormittagsschlacht des Diakons mit dem Kommissar Danilka. Bei diesem Bericht räusperte sich der Mosesow, klopfte Prepotenski auf das Knie und sagte leise, »Also, Herr Professor, ich beauftrage Sie hiermit, mir morgen früh diesen Kleinbürger unbedingt herbeizuschaffen.« »Den Danilka?« »Ja, den, der der Diakon beleidigt hat.« »Das ist eine Kleinigkeit.« »Also her mit ihm. Morgen in aller Frühe ist er hier.« »Recht so.« »Sie sind ein Prachtkerl, Herr Prepotenski«, lobte der Mosesow, und da in diesem Augenblick die Hausfrau wieder eintrat, wandte er sich an sie. »Hören Sie, er gefällt mir ausnehmend, und wenn er mich mit dem Popen Taparosso bekannt macht, so nenne ich ihn einen ganz klugen Kopf. Ich kann ihn nicht ausstehen und rate Ihnen nicht, seine Bekanntschaft zu machen«, stammelte Varnava. »Wenn Sie es aber für nötig halten...« »Es ist sehr nötig, lieber Freund. Dann kommen Sie heute mit zum Abendessen beim Polizeichef. Dort lernen Sie unsere ganze Gesellschaft kennen.« »Schön, ich gehe überall hin. Aber ich muss doch eingeladen sein.« »Ach, das ist ganz leicht zu machen«, fiel ihm der Lehrer ins Wort. »Ich werde sofort zum Polizeichef gehen und ihm im Namen von Darja Nikolajewna mitteilen, sie bete um Erlaubnis, abends ihren Petersburger Gast mitzubringen.« »Prepotenski, komm in meine Arme«, rief der Mosesow, und als der Lehrer aufstand und auf ihn zuging, küsste er ihn. Dann drehte er ihn links herum und sagte, »Geh und handle.« Stolz und seines Ruhmes nun völlig sicher, nahm Varnava seine Mütze und ging. Nach einer Stunde, die der Mosesow dazu benutzt hatte, der Besuchner klarzumachen, dass man keinen Dummkopf merken lassen dürfe, für wie dumm man ihn halte, kam der Lehrer mit der Botschaft zurück, Prachontsevs wären sehr erfreut, die Herrschaften heute Abend bei sich zu sehen. Und was den Kleinbürger Danilka betrifft, den sie kennenlernen wollten, fügte endlich hinzu, so habe ich ihn bereits ausfindig gemacht. Er steht draußen, vor dem Tor. Der Mosesow belobte Varnava noch einmal für seine Findigkeit, stand auf und bat den Lehrer, ihn in irgendeinen stillen Ort zu führen, wo er ungestört mit Danilka reden könne. Prepotenski führte Ismail Petrovich in die leere Kanzlei des Aktien-Einnehmers und stellte ihm dort den Kommissar vor. »Guten Tag, Bürger«, begrüßte ihn der Mosesow. »Wie hat Sie der hiesige Diakon neulich morgens beleidigt?« »Er hat mich gar nicht beleidigt.« »Gar nicht? Sagen Sie mir alles frei und offen, wie dem Popen in der Beichte, denn ich bin ein Freund des Volkes, kein Feind. Der Diakon Apilla hat Sie gekränkt?« Nein, er hat mich nicht gekränkt. Wir haben das schon unter uns erledigt. Wie kann man denn das erledigen? Er hat sie doch am Ohr durch die Stadt gezerrt. Was ist denn dabei? Das sind ja nur Dummheiten. Wieso Dummheiten? Eine Beleidigung ist es. Bedenken Sie, Bürger, er hat sie am Ohr gerissen. Es war aber doch nur Scherz. Darin finden wir keine Beleidigung. Wie, Bürger, ist es möglich, so etwas nicht als Beleidigung anzusehen? Er soll es doch vor allem Volke getan haben. Ja, freilich. Da müssen Sie doch eine Klage einreichen. Wem denn? Nun, dem Fürsten, der mit mir gekommen ist. Schon recht. Also, wollen Sie klagen oder nicht? Worauf soll ich denn klagen? Er kann zu 100 Rubel Strafe verurteilt werden. Das stimmt. Sie sind also einverstanden? So ist's recht. Prudenski, setz dich und schreib, was ich dir diktieren werde. Und der Mosesow diktiert eine Beschwerde an Bornomolokow. Kurz, aber gehaltvoll. Auch der Propst war darin nicht vergessen. Er hätte der Lynchjustiz des Diakons Vorschub geleistet und dem Kläger sogar gesagt, dass die ihm zuerteilte Lektion wohl verdient gewesen. Nun unterzeichne, Bürger. Und der Mosesow stopfte Danilke die Feder gewaltsam in die Hand. Aber der Bürger erklärte plötzlich, er wolle nicht unterschreiben. Was? Sie wollen nicht? Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Was soll das heißen? Teufel nochmal! Erst schweigst du und nachdem man dir die Beschwerde gratis aufgesetzt hat, willst du nicht unterschreiben? Nein, ich will nicht. Mama, soll dir wohl einen Rubel geben, damit du unterschreibst? Das ist zu viel verlangt, mein Lieber. Sofort unterschreibst du. Der Mosesow packt den widerspenstigen Wüten beim Kragen und zerrt ihn zum Tisch. Wie es euer Gnaden gefällt, aber ich unterschreibe nicht, stotterte der Kleinbürger und ließ die Feder absichtlich fallen. Ich will dich lehren, wie es euer Gnaden gefällt, und wenn es mir nun gefällt, deiner Gnaden ein Dutzend Mal in die Fresse zu hauen? Der Bürger fuhr entsetzt zurück und stammelte, Euer Hochwohlgeboren, erbarmen Sie sich, zwingen Sie mich nicht, meine Klage wird doch zu nichts führen. Warum nicht? Ich hab schon einmal klagen wollen, als der fürstliche Verwalter Klitsch mich mit Nesseln auspeitschen ließ, weil ich auf die Wette des Polizeichefs hin sein Pferd stehen wollte. Damals rieten alle mir ab. Klage nicht an Nilka, sagten sie. Denn dann kommt es zu einer großen Untersuchung und dann sagen wir alle, dass du längst schon in Sibirien sein müsstest. Ja, und ich kannte mich selber zu gut, um zu wissen, dass ich kein Recht mehr habe, meine Ehre zu verteidigen. Wie du über deine Ehre denkst, das kommt hier gar nicht in Betracht. Und die hiesigen Herren Beamten wissen auch. Deine hiesigen Herren Beamten mögen wissen, was sie wollen. Wir sind aber keine Hiesigen, wir sind aus Petersburg. Verstehst du das? Aus der Residenz aus Petersburg. Und ich befehle dir, sofort unterschreibst du. Du gottverdammtes Luder, ohne alle Widerstände, sonst fliegst du auch ohne Untersuchung nach Sibirien. Der bärenstarke Dermosesow drückte mit der rechten die Hand, mit der linken die Kehle des Kommissars so kräftig zusammen, dass der Nilke im Nu rot wurde, wie ein gekochter Krebs, und kaum noch hörbar röchelte. Gottes Willen, lassen Sie mich los, ich unterschreibe ja alles. Ächzend und hustend setzte er seine Krakelfüße unter das Gesuch. Der Mosesow steckte das Papier in die Tasche, hielt der Nilke die Faust unter die Nase und sagte drohend, Bürger, wenn du dich irgendwie vor der Zeit verplapperst, dass du dich beschwert hast. Der Nilke, der immer noch hustete, machte nur eine abwehrende Bewegung mit der ganz erstarrten Hand. Dann schlage ich dir die ganze Fratze zu Brei. Multipliziere die Wangen, subtrahiere die Nase und verwandle die Zähne in Brüche. Der Kleinbürger winkte mit beiden Händen ab. Jetzt hast du aber genug gekriegt. Allez marché, zur Tür hinaus, kommandierte Termosessow, schob den Haken von der Tür zurück und gab der Nilke auf der Schwelle einen so kräftigen Stoß, dass er über den an das Haus angebauten Hühnerstall hinwegflog und auf den warmen Rasen zu sitzen kam. Er sah sich nur noch einmal um, spuckte aus und rollte dann auf allen Vieren zum Tor hinaus. Er hustete nicht einmal mehr. Prepodjenski war von dieser Kraftprobe so entzückt, dass er laut applaudierte. »Was fällt dir ein?« fragte der Termosessow. »Sie sind stärker als Abhiller. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr zu fürchten.« »Das brauchst du nicht.« Ende des 12. Kapitels. Ende des 2. Buches. Gelesen von Schalkmark.